Al Moment RTL. Background am Gespräch. Die geht euch präsentiert von Maxim Gielenhaut. Guten Mittag. Ja, na bitte haut aus der Kultur- und Delegierten Tourismusminister Erik Thiel. Guten Mittag. Guten Mittag. Die sind letztendlich 8 Meter am Amt. Ich gehe davon aus, dass das regionäre Büro weil installiert wird. Was hängt denn da so an den Mauern? Der Moment, muss ich ganz ehrlich zugeben, hängt da nicht viel an den Mauern. Wir hatten den Point gemäht, war das noch für so Kunst, so gut. Und da war es aber nicht so, dass selbst direkt dabei war, was rund die Mauer gepasst hat, weil wir einen ganz speziellen Raum haben, das Patrimoine. Da sind just verschiedene Formate, die passen. Und da hat man die Idee, für eine Ausschreibung zu machen, für junge Lützbäuer Künstler zu unterstützen. Das war auch ein gewisser Succes, wo viele Leute sich gemeldet haben, wo ich lange Decision geholt habe, wo eben Lützbäuer Künstler dann neue Kunst darf machen für dann an dem Büro vom Kulturministerium, die dann natürlich auch hier noch auf anderen Plätzen abgehängt gehen. Wer hängt zur Kunst, möchte ich da persönlich Fred? Ich habe viel Kunst kennengelernt, die war die letzten Wochen am Ende schon ein Fabel für wirklich das Moderne, das Abstrakt, das Poppisch, das Liebisch, die farbische Kunst, wo ich das war durch in der Kunst und der Kultur beflutet von die Diversität, das Liebisch, das Freut eben noch von der Tisch. Ja, das ist so, wie ich mich als Kunst interessierte Lösung noch beschreiben. Mhm. Wenn wir bei schönen Sachen sind, in der Wochenzeitung Land, ist das Woche zu lesen, dass es lang für die Mivel an ihrem Büro mehr als 37.000 Euro ausgehen hat, während die Mivel von ihrer Viergängerin dann so allen. Also ich verstehe, und das ist ganz deutlich, dass das ganz viel Geld ist. Das verstehe ich, dass aber so, dass die Büro für mich Repräsentationsfunktionen hat, wo ich die Ambassadeuren, meine öffentlichen Gäste alle empfangen. Das ist auch so, dass ich ein Kabinett werde abrufen mit ganzen 8 Leuten, wo die Mobilier nicht die Funktion hat, für das auch so können umzusetzen. Und du haben ein bisschen den Point gemacht. Das ist ja genug still an der Schau gefehlt, für das man der ganze Equipe übernehmen kann. So viel so zu sagen, ja, zum Teil auch die Repräsentationsaspekte. Und das war dann eine Decision, die geholt ist, für das Urbaner Ministerium gemäht ist. Ich verstehe aber nicht so nicht ganz deutlich, dass das viel Geld ist. Und du hast ja auch von der Madame Backes Schreibes kommen, Informationen kommen, dass sie sich über die Prozedur wird Gedanken machen, wie das dann Zukunft soll handhaben. Mhm. Und die Mivel von der Viergängerin, die sind aber auch raus, oder wie? Die sind nicht mehr dort, das ist aber so, dass die Mivel dann bei einer anderen Administration, bei einem anderen Ministerium stehen, die dann nicht wäschgeheit. Und das ist natürlich auch bei dem heutigen Mobilier so, die bleiben am Büro, die können dann ausgetauscht gehen, wie gesagt. Ça va. Die sind mit 30 Jahren die jüngste Ministerin dieser Regierung. Ist das noch 4 oder ein Odeel? Ich gebe so nicht das Kino-Deal. Ich fand wichtig, dass wir an einer Regierung, an der Politik junge Leute tun, die sich engagieren. Das tun ich ganz frei, gemäht auch zu scheren für die Gemeindepolitik an der Demokratischen Partei. Ich fand immer schön, wenn ihn auf sein Alter jugiert wird. Ich bin der Meinung, dass ihn auf sein Arbeit, auf sein Engagement soll bewährt gehen. Und ich habe die große Chance, die große Ehre dafür, für das Land zu schaffen, an der Kultur, an dem Tourismus und natürlich auch für das Land zu repräsentieren. Wird man ganz viel Frieden, ganz viel Hoffnung doch. Nicht. Und ich bleibe dabei am Oktober 21 schon und die Leute mich auf das bewerten, was ich geschafft habe und nicht auf den Alter. Das fand ich immer ein bisschen schön, weil da von der Gesellschaft bei uns zu Lützburg noch immer ein bisschen so was. Und du merkst auch, dass ich eine große Verantwortung habe, für eben noch vielleicht ein gewisses Vorbild zu sein. Für einer Junker, die ja nur Zukunft für die Politik machen und wo ich mein Leben zu suchen, dass da vielleicht 21 nicht mehr ja, außergewöhnlich ist, dass ein 30-Jähriger an die Regierung aufgeht, mir das wie gesagt ob Kompetenz, ob Engagement geguckt wird. Und zumal es dann eben noch für eine junge Generation zu repräsentieren, werde ich ganz, ganz wichtig finden. Holen dann die anderen Regierungskollegen so als Newcomer an der nationalen Politik dann noch an auch nicht mit dem allergrößten Ressort? Also das funktioniert ganz gut. Wir sind zu 15, das ist eine Equipe von 15 Leuten, wo wirklich eine flotte Kollegialität besteht, wo einem anderen hilft. wo ein sich auch für das andere interessiert. Das ist normal, dass es bei verschiedenen Dossiers halt mehr Diskussionen gibt wie andere. Wir schauen aber da, und das mich freut auch die 100% Unterstützung vom Premier, von der ganzen Regierungsequipe für eben Kultur auch über die nächsten 5 Jahre zu stärken, den Cap weiter umzusetzen und dann natürlich auch das Regierungsprogramm. Und das mich natürlich freut, das geht einem Vertrauen, was auch natürlich wichtig ist, weil ohne das Vertrauen von den Regierungskollegen und hauptsächlich auch vom Premier an, natürlich auch von der Partei, von der Demokratischen Partei, ist das dann auch schwierig für das 5 Jahre umzusetzen. Als gelehrten Ökonomist hast du dann nicht ganz lange in dem Bereich geschafft, weil der ganz sehr große Succes in der Lokalpolitik hat. Aber nur 25 Jahre schon bei mir, dass du schwierig gesehen hast, du siehst der jüngste Minister. Was ist das nächste Ziel? Premier mit 40? Das weiß ich nicht, ob also durch schwer zu antworten. Ich habe mich ganz jung engagiert. Das war damals an der Schule schon so, wo ich am Schülerkomitee war, an den Dorfverein dabei zu scheren. Ich hatte die große Chance, auch zu scheren, 2017 nicht gewählt zu gehen, für direkt hier am Chef Roth mit Verantwortung zu überholen, als junger Scherener Bauf. Die Chance, mit 25 Jahren Bourgeoisie zu gehen, Geschicke von meiner Gemeinde zu lenken, mit einer ganz engagierten Kiefer, die immens viel Freude, Spaß gemacht hat. Allo natürlich nur die Chambersfälle, die ich gerne mitgegangen noch einen anständigen, einen guten Score gemacht habe, in den 3 Monaten, wo natürlich lange immens Freude war, eine Überraschung war, wo ich auch, und jetzt ganz ehrlich, nicht damit gerechnet hat, für das Litzburger Land zu schaffen, wo ich einfach ganz, ganz froh bin, zu froh, das heute dürfen zu machen, 5 Jahre mich voll auf die 2 Ressourcen zu konzentrieren und dann als Donner und Wähler am Oktober 2021 zu dezidieren, was zu gut von tun, was zu manchmal gut von tun, und da gucken wir weiter. Wir lassen meine Volkskonzentration und Energie auf die Kultur und den Tourismus gerichtet. Ihre Parcours ging ja aber schon weisen, dass sie nicht nimmer auf den Alter reduziert wird, weil ich meine, die kriegt ja viel Vertrauen ausgeschwert. an dem Sinn können das ja aber die Leute nicht unbedingt reprochieren, nimmer dort reduziert zu gehen, oder? Dann das Richtige ist, wenn die Leute an der Gemeinde, die ihn kann tun, die ihren Parcours kennen, die wissen, dass sie gerne nicht leid, dass sie sich interessiert, dass sie sich Gedanken machen, dass sie eine eigene Meinung hat, die auch darauf sind, Vertrauen geschenkt haben, was ich probiert habe, mich direkt zu bezahlen, wo ich zu Schirr 23 auch mit einem guten Score zurück gewählt gesehen, was dann noch Spaß macht, was den Hof geschmischt. An der Partei haben wir eine Unterstützung gespürt. Das ist ganz, ganz klar. Das will ich auch ganz deutlich sagen, dass eine demokratische Partei die Jung immer in unterstützt wird, dann ist das ein klares Beispiel, wo ich eben das Vertrauen noch will zurückbezahlen. Wenn ich aber viel darüber gemerkt habe, dass ich an der Gesellschaft von den Leuten, wenn ich auch lieber die letzten Wochen am Mainz nachgespürt habe, obwohl ich aber Bourgeoisie gesehen habe, so am Norden, sind aber viele Leute, die haben darüber geschwärzt, von 25 Jahren Bourgeoisie, da geht die überhaupt. Du hast ja keine Lebenserfahrung, was musst du da, wie willst du da hier ein Dorf lenken? Und das ist auch ein bisschen nämlich den Feedback, den du vom Terrain kriegst, wenn es um die Minister geht. So nicht, ich schon dazu Kenntnis, ich schon das ganz sportlich. Mir das motiviert mich, umso mehr für eben gut engagiert zu schaffen und dann, wie gesagt, bis 2020 den Programm umzusetzen, den musst du gehen. An vierischen Interviewen sind ihr halt nur ihre Freizeitaktivitäten gefragt gehen und du hast damals von einer ganzen Reihe Sportarten geschwärzt. Man fängt aber noch nie so richtig von Kino, Theater oder Konzerten. Für was nicht, welche Rolle spielen das in ihrem Leben? Also ich bin auch noch immer ganz sportlich aktiv. Ich probiere das noch immer zeitlich hinzukriegen. Ich habe auch ganz ehrlich gesagt, dass ich musikalisch von Anfang an nicht so das Talent hatte. Ich habe mich darum probiert, Musik zu spielen. Das hat aber nicht so ganz funktioniert. Ich habe eine Familie, die meine Geschwister und mein Papa, die aber weiter mehr Talent hatten. Da habe ich das sehr siegelos. Da war die Konzentration in dem Moment echt darum Sport. Für den Rest bin ich einfach ein ganz kultur- und kunstinteressierter Mensch. Ich komme wie gesagt, dass eine kulturinteressierte Familie an der lokalen Musik auch aktiv war. Ich konnte als Bourgeoisie-Star echt Erfahrungen mit der Kultur, mit dem Patrimoine, mit der Archäologie auch gewonnen, was mich immer passioniert und interessiert hat. Und ich war auch schon 4. Oktober 2023, wo ich für den Kulturminister ging, an der Kulturszene aktiv sind, auf Vernissage gegangen, schon mich sehr interessiert. Mit dem Fleisch der Lärm zu suchen, da war meine Person vielleicht noch nicht so visibel und das vielleicht noch nicht so geguckt, wo ich hingehe, dann wohnt. Wir waren stehen Interesse an der Kultur, an der Kunst, um dann zum Theater, auch um Film, bei weitem nicht gehabt hat. Also, dann hätte ich mir den Ressort von der Kultur auch nicht gefroren, da wir stehen heute Challenge, auch so nicht gegangen. Das heißt, dass in dem Moment, wo du nominiert bist, du ein paar die Leute gestaunt. Das ist für mich auch kein Geheimnis, weil da an dem Sinne nicht bekannt dafür war. Aber das heißt, das hat nicht einmal zu tun, dass du nicht kannst begeistert sind. Das war schon das noch gewusst. Also das, ich verstehe nicht, also, doch heute noch von einem ganz jungen, ob eben mal die Chance hat, Minister zu gehen, und dass ich nun den vielleicht noch nicht direkt mit der Kunst zu Liaison, wenn dann versteht ihn, dass du Leute sich vorstellen, dass das natürlich auch zur Kenntnis. Dafür wäre mir eben ganz wichtig, Louis, was die letzte Woche meint, um Terrain zu sehen, die Leute kennenzulernen an, aus dem Sektor. Dass ich die Leute kennenlernen, mir das Leute nicht aber ganz klar kennenlernen, dass sie wissen, wen der neue Minister ist, was er möchte, was seine Prioritäten sind. Und da tut mir wirklich auch viel Spaß, viel Freude mit, wo ich wirklich begeistert bin von der ganzen Diversität, von der kulturellen Offer, die wir haben, von dem Sektor, wo ich auch noch, was noch wichtig war, ich weiß, das noch zu sagen, für die Sprache und auch den Film, Modern Kultur, rüberzuholen, wo wir noch fand, ich eine ganz flotte Abteilung haben am Kulturministerium, wo wir noch ja, flott wollen zusammen schaffen und eine ganz engagierte Equipe für hier uns kommen. Anders wie afirische Regierungen als Kulturlohe ihren Hauptressort, für wann brauchen wir einen quasi Vollministertasch für die Kultur? Weil die Kultur zumal an dieser Zeit nicht wegzudenken ist, das tun wir auch beim Budget, das ist ein ganz kleiner Beweis gestellt, dass die Regierung zur Kultur steht. Wir haben ein Budget, den von 23 auf 24, 15% herabgegangen ist. Von dem den Filmfonds an den Letzebauer Spruch raushält, das ist für mich, und das war mal so an der Regierung, ein klares Bekenntnis zur Kultur. Dazu muss man im Vergleich im Ausland, wo bei der Kultur auf vielen Plätzen der Rote Big U gesagt wird, das war der Stellenwert von der Kultur für als Regierung, für das Litzebäuer Land. An Kultur ist, muss an diesen Zeiten als Identität, sie fördert die Kreativität und auch die soziale Kohäsion. Und für so ein Schritt draußen eine Katastrophe am Logifen aufhängen bei der Kultur zu spüren. Mhm. Wenn wir uns probieren vorzustellen, die sind ja auch delegierten Tourismusminister, wie da ihr Arbeitszeit abdeelt zwischen dem Kulturressort und dem Tourismusressort. Wie viel Arbeitszeit geht an den einen Teil und wie viel an den anderen? Könnt ihr das so chiffrieren? Das kann ich schwer so, und das hängt immer ein bisschen von der Woche auf. Das ist aber so, dass ich so ein bisschen mehr den Zeitaufwand an der Kultur leite wie am Tourismus. An normale Wochen, an einem normalen Fall, da kann ich auch halt ändern. Das ist da 80-20 oder? 60-40, gebe ich so. Aber so viel. Okay. An Ihrem Minister hat sich noch etwas getan. Am Kulturministerium am langjährigen Conseiller Joe Cox, der in Pension gegangen ist, seinem Successor auf dem Posten Karl Adelsteinsson, an dem einen oder anderen DP-Rekrutement. Was ändert sich dadurch? Ich hatte die große Chance, dass den Joe Cox den Premier Conseil angewöhnt hat, seine Übergangsphase so ein bisschen matt zu machen, was natürlich dem Minister geholfen hat. Wir haben es auch mir als neue Minister für Aro können einen Successor zu finden, wo ich ganz froh bin mit Karl Adelsteinsson, wo ich der Meinung bin, dass das ein exzellenter Schwer ist, wo mir wichtig war, eine Person zu finden, die um Terrain aktiv ist, die den Terrain kennt. Ehrendirektor von KP. Richtig, von Ettelbrück, wo ich bis jetzt, das werden Schmatt kriegen, allein schon zu sagen, vom Terrain noch wie das bis jetzt harmonisiert am Kulturministerium ist das exzellent. Mit der ganzen Equipe, wo ich wirklich, und das will ich einfach heute betonen, eine Equipe hier von tun, die immens kompetent ist, die engagiert ist, aber wo ich am Alltag wirklich merkt, dass viel Kultur als Kultur lebt, wo ich ganz begeistert bin, ganz engagiert bin, auch für die Leute können und dürfen die nächste Jahre uns schaffen. An der nächsten Mail in ihrer neuen Funktion als Kulturminister werden viele erwähnt, schon gesagt, für die Leute kennenzulernen und dass die Leute erst kennenlernen. Ganz viel hier im Land, aber auch schon ganz viel im Ausland. In den anderen zu Avignon, Marseille, Arles, Caen, Venedig, Berlin. Das sind alle nur ein paar, die an der Kommunikation rumfunden. Es ist wirklich schnell, dass der letzte Kulturminister da überall hingeht. Das ist für mich am Anfang ganz wichtig, für als Minister am Ausland präsent zu sein, für die Arbeit am Ausland zu valorisieren, für Präsenz zu weisen. dat tut für mich mit Respekt, mit Wertschätzung zu dienen, weil das aber die öfteren Plätze sind, wo wir Reklam machen für uns Lützebäuer Kultur zu sehen, wo wir die gute Arbeit, die am Jahr hier zu Lützburg gemäht wird, an die Vitrine stellen. Das war das Jahr so, für eben auch einfach Präsenz zu weisen, den Sektor auch kennenzulernen, auch international mit verschiedenen Partnern können zu schwätzen, für die Lien vielleicht noch zu verstärken. Und da müssen aber gucken, und dazu ist ganz deutlich, wo es Sinn macht, über die nächsten Jahre überall präsent zu sein. Mir wäre es wichtig, die erste Main so viel wie möglich unterwegs zu sein, für wirklich auch die Bulls zu spüren, zu viele bei den Leuten für meine eigene Meinung auch können zu machen an den verschiedenen Sektoren. Und da waren eben noch die Auslandsreisen ganz, ganz wichtig und uns viel gelehrt. Das ist schon, weil so viele in der Wesi tut das schon ein ege satirische Serie an einer Wochenzeitung. Hat er das schon gelesen? Kennt er das? Schon gewisse Krieg, an zehn Kollegen, die mir dann halt ein Foto schicken, dann noch draußen viel lesen, weil ich ganz flott fand, ganz witzig fand, und dann, voilà, wo ich schon mehr wie ein gut drüber gelacht habe. Die effektiv, es geht viel darum, dass da so viele in der Wesi dann an ihre Mädchen dann lo layout quasi. Der Tee steht halt drauf mit viel Humor. Definitiv. Ich meine, das ist auch ganz wichtig, eine Rolle von unserer Kultur, Schaffenden, dass sie eben noch aktuelle Sujets abgreifen, analysieren, vielleicht auch mal ein bisschen kritisch, haben noch Frauen. Ich meine, das ist ganz klar die Rolle von der Kultur, von unserer Kultur schaffen. Und da werden sie sich auch da selber nicht immer zu echt und müssen auch über so Sachen können lachen. Und das ist bei mir definitiv der Fall. Ja, effektiv. Weil die Serie, die ausgeschrieben vom Künstlerkollektiv Richtung 22, das ist vielleicht noch zu sagen. Die hat in einem Interview am Wochenende noch gesagt, die Welt Doktor und Leute kennenlernen, das hat ja auch schon gesagt. Können wir vielleicht ein bisschen schon alles rumgehen, was er dann da macht, ob der Weg ruht, was dann so Table d'Alliance sehen am Sektor? Also den Hauptpunkt war, mal für die Leute kennenzulernen, für wirklich mal, weil das fand ich immer wichtig, zu wissen, wen haben deine Nummer, von wem wir schwätzen. Und du gehen die vier gehen von bis. Wir sind bei einer Professionalisierung von einem Sektor, ganz klar. Wir sind bei finanziellen Mäuern, wir sind bei infrastrukturellen, die vier werden auch all immer gehört. Und das sind die Hauptpunkte, die raushört, die sich rauskristallisieren. Wir gehen da auch ganz spezifisch Besuchen, je nachdem, was der Sektor angeht. Vielleicht gehen wir ein bisschen konkret, ob da dann, weil da dann lo den Moment am Gang sind, so zu schaffen. Die hat das voran der zuständigen Chamberkommission der Gesetzesprojekt für die Offerere von einem Observatoire de la Culture präsentiert. Die steht auch am Cap, wie ich schon wieder genannt habe, den Kulturentwicklungsplan. Was genau soll den dann lo in Zukunft machen, den Observatoire? Den Observatoire de la Culture, das ist effektiv eine Mesure, die am Cap steht, das ist Nummer 3 von dem Kulturentwicklungsplan. Das ist einfach so, dass man im Moment an der Kultur wenig bis keine Informationen und Statistiken haben. Du hast so, dass wir rund 2 Jahre einen Service in die Richtung gegründet haben, bei uns am Minister, auf dem ganzen Loh noch mehr politische Port zu gehen, eine gesetzliche Basis zu gehen, wird den eben Loh mit dem Observatoire de la Culture geschafft. Für eben an dem Sinne Donne Informationen aus dem Kultursektor zu sammeln, zu analysieren, auf jeden Fall noch dem Novei bei Besoin Kulturpolitik und die individuellen Bedürfnisse, Besoin vom Sektor und der Werdung dann eben noch und dem Publikum dem Novei können anzupassen. Was meint ihr mit politischem Gewicht? Das heißt, dass als Institution selber können noch publizieren und dass das nicht nur Informationen sammeln für den Minister, also das kann ich sich das vorstellen. Richtig, da sind Informationen, die natürlich auch da draußen einen gewissen Poor haben, die einem Etablissement Publik, einem Minister auch können helfen, Politik an die eine oder andere Richtung zu lenken, wenn man Argumente hat, für vielleicht ja, die Politik auf einen anderen Platz zu konzentrieren, für auch an der Gesellschaft selber vielleicht mehr zu sensibilisieren und auch den Stellenwert von der Kultur da draußen können besser zu weisen. Und ich meine, das sind halt Verdunnen. Wie kann denn dann so Stellenwert müssen? Wer in Donnen gehen dann da geholt? Das ist zum Beispiel, wenn wir eine Etude machen, das ist ein anderes Beispiel, was auch am Koalitionsakkord steht, wo man den ökonomischen Wolle von einer Kultur wählen muss. Also ich will direkt sagen, es geht nicht darum, sich eine Kultur zu rentabilisieren, das ist gar nicht der Fall. Eine Kultur Du geht es nicht Geld und Benefiz rausschlagen. Die Kultur soll jeder davon können profitieren. Mehr ist es interessant zu wissen, was der Lehrmann zwischen der Kultur und dem Tourismus da sind. Zum Beispiel, weiß, wenn ein Tourist aus dem Ausland auf Plötzburg geht und Philharmonie ein Konzert gucken, dass er normalerweise vielleicht auch oben in einem Hotel schläft. Dann geht er auch drauf an ein Restaurant essen und dann geht er auch drauf oben, vielleicht sogar noch auf die Family of Man Ausstellung auf Kiew gucken. Da wir sehen, dass eben Kultur, der Film oder den Konzertstick allein nicht nur den Monte X für 25 Euro, was wir das haben, drin, Kultur, der letzte Jahr Wirtschaft, der Gesellschaft eben unter mehr bringen. Und das sind Informationen, die man im Moment wenig bis gar nicht tun. Das sind Informationen, die meiner Meinung nach auch für den Sektor wichtig sind und für eben auch den Stellenwert an der Kultur, den Stellenwert von der Kultur an der Gesellschaft dann eben noch zu stärken. Mhm. Natürlich muss es nicht nur an dem Sinn den Succes von verschiedenen Kulturhäusern oder von verschiedenen Sektoren an der Kultur, mit das mehr zu wissen, wo die Flüge sind. Ja, also es geht nicht darum, den einen Sektor gegen den anderen Sektor auszuspielen. Gurgelt nicht. Das ist nicht der Minister seine Rolle, für zu suchen, was Succes hat oder was nicht Succes hat. Das sind die Leute, die für ihre Werte interessieren. Du hältst den Minister natürlich ganz klar raus, mit der einfach für die bigger picture zu kriegen, für mal so zu sehen, auf die Antwort zu gucken, wo ihn eben noch als Minister vielleicht schrauben, nach kann aussetzen mit Gesetzen, mit Adaptationen, für dann eben noch den Akteuren, natürlich die kulturschaffenden Leute um Terra, die Pilier, die Kultur ausmachen, oder die nicht geht, für die eben noch bestmöglich zu unterstützen, das dann zusammen mit diesen Strukturen, also Kulturhäuser, und ich meine, dafür sind die dann aber ganz, ganz wichtig. Ein Observatoire de la Culture zu schaffen, also eben eine von den 62 Mesuren aus dem Kulturentwicklungsplan, der hat schon gesagt, für die Jahre 2018 bis 2028, das sind Gove also von ihren Viergängern ausgeschafft, hält er trotzdem darauf fest? Ja. Den CAP 1.0, der Gove 2018 vom Staatssekretär Guy Arendt und zusammen mit dem demolischen Kulturminister Xavier Bettel ausgeschafft und präsentiert, den Gove von der Viergängerin umgesetzt und da werde ich ganz klar auch darauf festhalten. Wir gehen darum, so eine Kontinuität weiterzuschaffen, ich stehe zu dem CAP 1.0, zu den 62 Mesuren, den Observatoire sei eng davon. Da sind wir am Gange, um weitere Punkte aufzuschaffen. Und dann ist es auch wichtig, dass wir am Hirsch des Jahres den CAP 2.0 werden lancieren, wo wir intern bei uns am Minister werden echt Arbeitsgruppen organisieren, um zu gucken, was vielleicht gut funktioniert wird, was nicht gut funktioniert wird, und wo wir dann natürlich auch schnellstmöglich werden, den Sektor, die Leute um Terrain mit vollen Abonnen, für dann eben den CAP 2.0 für die Jahre 28 bis 38 zu präparieren. Mhm. Bleiben wir vielleicht noch kurz, denke, beim 1.0 gehen dann da Punkte dran, die dir am Anfang komplett anders gemacht hat. Stand heute und statt riecht raus nichts. Es gibt vielleicht den Akzent, ob der Politik von den letzten Jahren hat seine Ideen und seit den Akzent vielleicht ein bisschen anders. Du hast bei mir so, dass ich den dezentralen Wolle von der Kultur offen noch viel stärken. Da sind wir auch bei der Accessibilität von der Kultur. Nicht nur an der Stadt Kultur offen, sondern auch an den Gemeinden, die wir haben. Ja. Du soll natürlich an einer Stadt Litzburg, an einer Stadt Asch, soll natürlich weiter die Kultur auf dem Stuhl, die du hast. Mir ist von dem noch wichtig, dass auch Leute, die im ländlichen Raum wohnen, vielleicht auch in kleinen Gemeinden wohnen, auch über die nächsten Jahre ein Flot, ein divers Kulturoffer proposiert kriegen. Du hast nicht alles möglich, mir du immer am Gang und gucken, wohin du denn hier will gerade aussetzen, für eben den Axi zur Kultur, für sonst mal Jiderin auch zu ermöglichen, egal wohin wohnt. Das ist mir wichtig. Geht er da fertig mit der Umsetzung bis 2028? So schaffen wir drin. Wir sind da ganz ambitiös. Wir sind am Gange auch da nach Fokunas Gesetz, dem Senat, zu überschaffen. Eine weitere Mesure. Wir sind auch am Gange um Archivgesetz zu schaffen, wo wir eine Konsultation publik hatten mit Februar, wo wir einen Rapport rausgeben, wo wir das Gesetz auch füllen, ob die Lehrstühle von 2018, was wir wollen überschaffen. Mein Bibliotheksgesetz kommen wir gut für und da sind ich ganz zuversichtlich, dass wir bis Ende des Jahres das können. Personen an den Regierungsrat gehen. Das nämlich gilt auch mit einem Patrimonialgesetz, wo man darauf schaffen, wo man verschiedene Adaptationen macht, noch an der Archäologie. Und dann, last but not least, natürlich auch Gouvernance vom Filmfonds. Das sind alles Punkte, die sich auch hier an der CAP 1.0 ausschreiben. Wo wir noch gestartet sind, wir sind lanciert, da sind wir am Gang uns zu holen, da sind wir lanciert und da sind wir zuversichtlich, dass wir bis 2020 so ein Schmoll de Gros bestmöglich alles umgesetzt kriegen. Du musst los, Drisch, aber noch viel dir in Hops, aber die hat dann lanciert am Hirsch, weil nun zu fangen, die nächste CAP für noch 2020 dann auszuschaffen, die hat von Arbeitsgruppen geschwärzt, die hat von meinem Sektor schwarze geschwärzt. Wie hat er da schon eine Idee, was dort Prioritäten könnte sein? Du willst und du kannst mich im Moment noch nicht dazu äußern, weil du werden die echt Ideen und Diskussionen effektiv recht nur der Sommervakanz stattfinden. Und du gehst einfach den Punkt gemäht, was wir über die letzten Jahre konnten umsetzen, was du im Terror auch ankommst, was den Terror auch alles mitgedrohen hat. Und dafür erstmal verwischt, an aller Ruf, ich denke, Analyse zu machen, zu evaluieren und dann donen aber ganz wichtig, wie gesagt, den Kontakt mit dem Terran denke, zu sichern, für durch den Bolz zu spüren, wie sie die CAP 1.0 abgeholt haben und dann zu summen, durch CAP 2.0 umzusetzen, das an einer gewissen Ruhe, ich weiß, dass das letztes Jahr zum Schluss ein bisschen stressig ging, also dafür probieren wir das ja ein bisschen frei anzufangen, wie viele da genau Prioritäten festzusetzen, das will und das kann ich auf dieser Plätze noch nicht machen. Oh gut, da gehen wir ein bisschen hin und schon mal merci so und da gehen wir eine kleine Pause machen und dann gucken wir dann, wie wir denen Mionken dann Kultur können Mino bringen. Background am Gespräch. Und du hast heute ein Video den Kultur- und Delegierten Tourismusminister Erik Thiel. Guten Mittag, Schnarrenke. Guten Mittag. Die hat schon gesagt, die wollt eine von ihren Prioritäten aus den Achsen zur Kultur, dass so viel wie möglich Leute Achsen auf Kultur kriegen. Wie stellt ihr das genau für? Ein ganz gut froh, das ist effektiv so, dass man da umherzeigt, dass da doch als politische Priorität doch bei seinem Haus ganz klar so zu tun. Wir hatten noch in dem Kontext rezent zu Diedling hatten wir einen Workshop mit den Akteuren vom Terra für genau den über die Doten Diskussion, für die Diskussion zu feiern und froh ist ganz klar die heute, wie bieten wir den Leuten da draußen den Aktien auf Kultur, den sie brauchen. Du gehst für mich zwei ganz wichtig vor, dass eigentlich ein Kulturoffer, die Altleute und unserer Gesellschaft eben ausschwätzt. Das ist ein Kulturoffer für alle Generationen, für die Jungen, für die Männer. Jung dadurch an allen Regionen vom Land, Dezentralisierung. Das ist für mich ein Kulturoffer, der nicht kann just auf Lützeburg sein, wo man der Mehrsprachigkeit von unserem Land auch muss eine Rechnung drohen, der Diversität von unserem Land auch muss eine Rechnung drohen und das auch an alle Kunstformen. Zweiter Punkt, den noch du wisst, ist, dass mein Kulturoffer haben, die an dem sind für jeden Zugang aus. Du der federt Bildung, das soziale Umfeld, die finanziellen Mäuer, die körperlichen Kontranten, Trillionen oder viele andere Faktoren, die dürfen du ganz klar für mich keine Barriere sind. Und da sind wir natürlich auch sehr bei einer Kulturvermittlung, wie kommunizieren wir das, da sind wir bei einer Kulturmediation. Und das sind alles Punkte, die wir nur wollen, ob die Licht holen, das auch, weil das ist, muss auch so ein kein einfaches Sujet, das geht just mit den Leuten um Terra. Den Kulturschaffen, der mir ganz klar mit den Kulturinstituten, mit den Etablissementen, mein Ziel ist ganz klar, dass Kultur für jeden muss accessibel sein, weil Kultur für mich für jeden da muss sein. Damit wollt ihr ja schon an der Schule in der Maison Relais dann deals auch auffangen. Am Wortinterview schweizt ihr von einem Arbeitsgruppe, der mal guckt, wer auf überhaupt dann eben gut für die Kinder von interministeriellen Reunionen mit der Education noch. Wie läuft das? Gibt es konkret Plan schon? Du kannst im Moment leider noch nicht viel mehr sagen, als das klar, dass das an einem zusammen habe ich mit der Education, mit dem Minister Claude Meisch geschieht. Das ist eine Idee, die ich lanciert habe, wo man mit Claude Meisch einen nächsten Punkt gemacht hat, was interessant ist, wo wir alle in zweiter Meinung sind, dass ich sich denke, soll eine Runde durchsetzen. Das geht im Moment gemacht. Ein nächster Exerzis, als am Gange bei seinem Haus werden, wie der richtig gesagt wird, aktuell schon geht, werden am Ausland geht, aber von unserer Seite, wie wir uns könnten vorstellen, Piste wären. Das ist ein nächster Exerzis, den wir machen, zweite Etappe, was dann natürlich mit den Informationen, mit der Education den Punkt zu machen. Und das ist schon ein Zusammenspiel, wo natürlich auch der Educationsminister ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Für das wenn ich kurz auch an den Kontext setzen, wir haben im Moment schon einen Kulturpass von der SPL Kultur all denet auch haut schon leid ermeiglecht den vielleicht manner gut geht die d'allocation de vie chère zu gut tun oder auch leid die den Statut vom DPI hun die haut schon können von einer kultureller Offer profitieren Konzerten Evenemente Manifestationen und dat für ganz ganz billigen Preis da das ein Projekt den ich wirklich will auf vier streich weil ich fand dass du exzellent Arbeit gemacht hast und noch da will ich an den nächsten Woche wirklich gucken ob man das Projekt nach können ausbauen. Und dann, ihr wollt zum Schluss zu dem Sujet von der erlaubt, für auch das ganz klar draußen zu weisen, wer doch ab nächster Woche ein neues Departement am Kulturministerium geschafft gehen, wo man eben ein Departement de l'accès à la culture et de la médiation werden aufhören, für eben noch da ganz klar draußen zu weisen, dass der dort eine höhere Stelle wird für mich, ich werde die nächsten Jahre nur dann zu einer politischen Priorität rausgeschmackt gehen. Aktuell gibt es ja dann auch schon ein Offer für die Mikleinkanner, aber die Jugendlichen kommen an der Show aber kaum noch an den Kontakt mit Theater, Ausstellungen oder Konzerten. Wie effektiv kann Arbeit mit den Kanner sein, wenn sie dann am Jugendalter vernachlässigt? Das ist ein ganz guter, ein ganz wichtiger Punkt. Wir sehen genau am Gang, den dritten Punkt zu machen, für uns die dritten Informationen sichern zu gehen, weil ich ganz klar der Meinung bin, wenn ich an einem ganz jungen Alter mit der Kultur, mit der Kunst, mit dem Tanz, Theater, Literatur in Kontakt kommt, dass ich natürlich dann vielleicht als Jugendlichen, als Erwachsenen vielleicht eine andere Kulturaffinität wird, wie das vielleicht nur bei verschiedenen Leuten Fall ist, weil ich ganz klar der Meinung bin, dass es nicht kann sein, dass die Zukunft ein sozialer Background darf entscheiden, ob ein kulturellen Background hat oder nicht. Ich meine, du bleibst noch ein bisschen etwas zu dienen. Und du haben wir heute zu Lützburg natürlich die Chance, dass wir ganz flotten, ganz kompetenten Edukationssystem haben, wo wir viel öffentliche Schulen haben, wo es kann nach allem Guten mit einem gewissen Wissen aufhängen, aber ich eben ganz interessant fand, für den Punkt zu machen, ob man da vielleicht noch Möglichkeiten fanden, für auch an der nonformalen Bildung vielleicht Kultur und Kunst schon mal dran zu kommen. Wie gesagt, das sind Ideen von meiner Seite, dass das nicht meine Decision, das ist eine Idee. Du musst natürlich den Herrn Meisch mit seinen Leuten auch den Punkt machen. Du wirst uns gleich sehen, was da möglich ist. Und das wird dann auch später hin, wie dann zusammennehmen kann, wo Herr Meisch dann als Edukationsminister aber ganz klar am Lied ist. Ja, hier muss natürlich das mit drohen, aber trotzdem können wir vielleicht darüber schwätzen, wie die Regie gegen die Vorstellung, wie die Regie gegen die Wünsche als Kulturminister. Weil effektiv, im Moment ist es ja aber so, dass ihn nicht muss ein Konzert gucken gehen mit der Klasse an einem Jahrgang oder muss ein Theaterstück beschwätzen und dann noch gucken gehen, weil du ganz tags Zeit nicht hast oder die Lehrpläne nicht so lassen. Wie kann ich das dann integrieren, respektive wie wichtig ist es, das zu integrieren oder ist das etwas, was ihr dann aber vielleicht sollt, einfach mal auf den Weg gehen oder so, mit dann in eurer Freizeit? Das ist genau der Punkt. Es sind nur ganz beige und dort sind die Frauen, die genau bei unserem Ministerium im Moment geguckt gehen, werden von Pisten könnte gehen, wie wir es das könnte vorstellen. Mir nachher, wie gesagt, das Desideren nicht schon nicht allein. Ich will auch noch nicht schon... Wir können das vielleicht pro Piste so, wie weit gegen was mehr schwer, wer da denkt, wer da undenkt, wer da beschwätzt. Ich, mir ist es wichtig, viel länger den Punkt zu machen, alle guten Optionen um dich leihen zu holen. Was möglich ist, ich kann dann, ich will im Moment noch nicht mehr konkret an den Detail gehen, weil den Exerzis noch nicht gemacht ist. Ich habe ein paar Ideen am Kopf, die will ich noch nicht sagen, weil das muss dann noch zusammenarbeiten mit dem Edukationsministerium geschehen. Wann das aber ein sollte mir konkret gehen, da sind ich ganz ehrlich, da sind ich gerne bereit, am Detail ein darüber zu schwätzen und da ganz gerne bei euch zurückzukommen, wenn das dann möglich ist. Na gut, da gucken wir das, wenn das mein Spruch reif ist. Guck mal, ob du Koalitionsakkord. Du stehst doch an der Kultur wie adäquat et varié. Wenn wir Covid müssen den Erfahrung machen, für die Leute darüber aufmerksam zu machen und auch für Leute umzuschwätzen, die weil nicht so viel mit Kultur umhut tun. Wie stellt ihr das dann konkret für, wenn du Publik nicht da hast? Ist doch da wirklich so adäquat? Das wissen nicht, weil ich viel darum erinnert habe. Wir müssen auf der anderen Seite müssen gucken, ob die Kultur offen die die Leute brauchen. Das ist eben noch das, wo wir im Publikum darüber geredet hatten. Die Koalitionsakkord steht ja mal, dass es das wäre, wenn es adäquat ist, ne? Ja, das ist an der Reihe. Du kannst ihn einfach noch mal ein bisschen für mich wäre es wichtig und das so nicht. Der Koalitionsakkord die Getrichtung für. zu dem stehnisch, was der Publik aber auch geht an die kulturelle Offen, was für mich aber wichtig ist, ein Workshop zu machen, für auch da, wie auf vielen anderen Plätzen, man selber eigentlich ein Bild am Detail zu machen, wie die aktuelle Situation ist, wo man die Akteure vom Terra gesehen haben, wo man die Donnern, das war für rund drei Wochen, wo man es zu Diedling Freundes Neues gesehen haben, wo man die Punkte gemäht haben, werden an einem Rapport festhalten. Was suchen die Ersten? Du hast viel darum gegangen, dass wir auch von einer aktuellen Kultur für jeder sprechen, dass man natürlich auch die Inklusion nicht dürfen vergessen, dass man Leute, die eine körperliche Beeinträchtigung nicht dürfen vergessen, dass sie da muss ernst kommunizieren, dass sie da muss wissen, wann ihnen auf ein Konzert geht, dass sie muss wissen, wie lange der Konzert dauert, dass sie weiß, wenn ihr zum Beispiel den Adapter kann bestellen, dass sie weiß, wenn ihr muss in sicher kommen, das muss sie wissen, wo ihr darf raggehen, das muss sie wissen, wo d'entrée ist, wenn ihr mal den Rollstuhl könnt, muss sie wissen, ob eine Person du hast ihn auch um sich kümmert. Du musst ihn auch bei den Akteuren dann um Terra nach Erfahrung machen. Und das sind eben viele Sachen auch an der Kommunikation, wie vielleicht eigentlich muss ich Gedanken machen, ob man da im richtigen Weg sind oder ob es für die nächsten Jahre nach potenziell noch übergeht. Und das ist eben den Exerzis, den man alle Ruhe an dem Workshop gemäht tun. Du hast vieles bei Nekom, weil die Blanke ja an einem Rapport da festgehalten wird. Und dann steht dann ein Rapport. Da steht an einem Rapport, wenn ich so, dass das tut eine politische Priorität von mir ist, dass wir ein extra Departement dafür schaffen, da werde ich schon wissen, wenn ich mit denen Informationen mache, und ich werde schon den Christen und den politischen Courage abbringen, für dann noch verschiedene Adaptationen zu machen, dass wirklich dann noch jeder von einer bestmöglichen kulturellen Offen kann profitieren. Mhm. Der hat von der Inklusion geschwärzt, wo Leute die körperliche Beeinträchtigung haben, der hat schon von der Sprache geschwärzt, von den Jungen geschwärzt, wo man nachher vergisst. Das sind natürlich, also wenn ich von einer kulturellen Offen spreche, dann ist das für jeden jung, schon auch gesagt, Männer jung. Und auch da, nach einem Kehr, und das ist schwierig, wenn ich auf den Tanken, das ist am Gang ein Rapport schreiben und alles, die Donnen zu sammeln, wie wir vielleicht zwei Wochen später, wir wären, oder am Hirsch, da könnte ich doch schon mitzählen. Fakt ist, ein kulturell Offen, wenn ich so für jeder rede, da stehe ich dort so, und da soll kein Vergiss gehen, auch als älter Generation, als Pensionär natürlich nicht. Da kommen wir nachher auf den Punkt zurück, den der Fendrich schon geschwärzt hat, den von der Dezentralisation. Das ist auch ein von den Zielen vom KAP, von der Regierung, für dann Gemengen mehr an Kulturarbeit mit anzubauen und eben dafür zu dezentralisieren. Was soll ihn dann da konkret machen? Was ist das Aufgabe für die Gemengen oder die Hausaufgabe für dich? Also ich bin der Meinung, dass jeder eine Verantwortung hat, was Kultur und den Achse zur Kultur angeht. Hauptsächlich natürlich ein Minister, ein Kulturminister, aber ganz klar die Akteure um Terra. Und du hast einen Akteur davon als Gemeng. Du siehst viele Gemengen, die das schon ganz, ganz gut machen. Hauptsächlich auch große Gemengen, die ganz Service haben, Service kulturellen. Es sind auch vielleicht auch andere Plätze, wo Kultur vielleicht nicht die größte Priorität durchsteht. Schon durch eine Idee, wo man den Moment noch nicht am Gange sind, denn das für Ende des Jahres, Anfangs nächstes Jahr steht da am Planning, für zu gucken, wie man die Gemeinde noch mehr können, um mit Rackreihen zu encouragieren. Encouragieren als Partner, für so etwas dem noch ein Pakt kulturell zu schaffen. Wenn du so Pakt, da könnte das bei vielen Gemeindevertretern vielleicht nicht so gut tun, weil der Pakt schon immens, immens viel ging. Ich kann nicht so, dass ich als Bürgermeister da das große Vierdeel, allein schon mal zu so ein Wes, wo die Vierdeel und Nodeel aber verschiedene Pakte sind, die wir die letzten Jahre so kennengelernt haben. Und du sind ja aber der Überzeugung, dass wir da Werten etwas können auf Bein stellen, wo wir die Gemeinde mal dann Boot kriegen, wo man so encouragiert kriegen, für dann eben auch zumal an den ländlichen Regionen die Leute auch durch einen Flot, einen noch mehr Flot kulturell offen können zu präsentieren. Mhm. Und wie kann ich sich das vorstellen? Die lokale Harmonie gibt es ja schon, den Gesangsverein, den Theatertrupp gibt es ja wahrscheinlich schon. Was fehlt danach? Dass vielleicht ein Encadrement, ein professionelles Encadrement, logistisch geschwärzt, was die Finanzen angeht, wo ihn auch vielleicht am Kulturministerium sich muss Gedanken machen, wie ihn die Gemeinde auch in die Richtung noch mehr kann unterstützen, mit Manpower von unserer Seite aus. Und das sind Überlegungen, die im Moment noch nicht aussehen, das ist eine lange Nouvelle, die ich schon machen. Wie gesagt, das war in meinem Kopf, für das Ende des Jahres, anfangs nächstes Jahr zu machen, wie ich einfach Gedanken zu machen, für die Gemengen, nach mir stärkt, um anzubauen, für zu gucken, was da möglich ist. Das fand ich wichtig. Mhm. Ich habe auch mehr gepaart, wenn du lebst, sie wird am Logement, an der Mobilität, an der Umwelt, mit Gemengen, und das so als Ex-Bürgermeister, ich weiß, wie flott, wie wichtig die habe ich, also noch für eine Responsabilität, die Gemengen pappt zu haben. Und um Mengen sind da ganz viele, die bereit sind, die wollen mitschaffen, weil es muss auch ein Kader sein, wo die Leute durch Mats auf den Weg hält und ihnen noch eine Hand bietet. Und das ist ein bisschen die Idee, die wir wollen, an der Richtung schaffen. Mhm. Der hat Friedrich schon gesagt, dass der Spruch an den Film von Mats zu ihren Kompetenzen am Kulturminister gehören. Für was also ist Spruch an ihrem Portfolio gelandet und was tut er da alles? Das war für mich wichtig, dass die Sprache an die Kultur, die Sprache, pardon, an den Film rüber an die Kultur kommen. Die Sprache ist für mich, die Litzburger Sprache ist zusammen mit der Mehrsprachigkeit für mich geliefte Patrimon. Dann am Alltag, die Litzburger Sprache möchte für mich auch schon ganz klar hier weh als Kommunikation, als Integration und auch als Kulturspruch. Und es sind auch der Meinung, dass den Aktionsplan, den Moment umgesetzt wird mit den 50 Mesuren, dass man da wirklich ein Util haben, ein Upack haben für die Litzburger Spruch über die nächsten Jahre noch weiter zu stärken und zu fördern. Da gibt es drei Hauptpunkte, wo man daraus schaffen, da sind wir für die Litzburger Spruch, für die können zu lehren, wo man mehr Kuren nachfüllen, anbieten. Das ist ein Problem, muss ich ganz klar sagen. Das weiß auch den Interesse. Ja, gerade löscht das in die Manns lang. Und ein Litzburger Spruch. Sprachkuren auch vielleicht ein bisschen mehr modern gestalten, digital gestalten, dass man das auch von daheim kann machen. Kuren auch vielleicht mehr, ob das mündlich, axieren an auch. Und das ist auch wichtig, natürlich Sprachkuren spezifisch vielleicht am Pflege und am Sonntagsbereich anbieten. Das ist der erste Punkt, was den Aktionsplan angeht. Zweitens, also das ist natürlich wichtig für die Visibilität von unserer Litzburger Sprache am Alltag zu stärken, die mehr präsent zu machen. Und das bei allen Gelegenheiten, da ist im Moment so, dass wir vom Kulturministerium aus den Tour machen, mit den anderen Ministerien, um zu gucken, wo wir an den verschiedenen Administrationen, Domänen, die Litzburger Sprache noch mehr können stärken, noch mehr auf Litzburgisch können kommunizieren. Das, wie gesagt, wenn ich auch ganz wichtig fand, zumal an der Sante. Und dann den dritten Punkt, den an dem Aktionsplan da ganz klar erfüllt ist, das ist die ganzen digitale Wolle. Dass man als Spruch eben muss digital fit machen für die Zukunft. Du hast an den letzten Jahren viel geschehen. Ich denke an den LOD und den Spellchecker. Und du siehst im Moment, aus den ZLS sind wir am Gangen, eine helle Wolle weiter Toolen auszuschaffen, für genau eben den digitalen Wolle auch zu stärken. Und du hast so, dass wir werden am Hirscht einen weiteren Tool können präsentieren. Das ist die Schreibmaschine.lu, das ist sowieso ein Tool Speech to Text, wo dann eben die Leute, meiner Meinung nach, tun, eigentlich flott war. Varianten für die Litzburger Sprache eben können zu lehren. Mhm, das heißt, da sind gespart und Wort geschrieben wird, automatisch. Richtig. Fand ihr, dass die Litzburger Spruch ein offiziell EU-Spruch soll gehen? Das müsste ja nicht mehr gerade alles übersetzt gehen, eben weil es ja die Utien der Göttmutter künstliche Intelligenz, das möchte die Übersetzung ja immer mehr einfach. Gehen ihr da Gespräche dazu? Das ist effektiv eine Mesur, die auch an dem Aktionsplan, den ich gerade angeschaut habe, steht. Es gibt einen neuen Moment, wenn der Litzburger Spruch angeht, weil der Litzburger Spruch eben mit der Mehrsprachigkeit an der Verfassung verankert ist. Und da schwirft mir als Kulturminister ein so ein pragmatisches W für eine Anerkennung als offiziell EU-Spruch, mit aber ganz klar dem Verzicht auf alle Übersetzungen von den öffentlichen Dokumenten. Ich so mal, das wäre so ein Zucht Litzburger Modell, da wird Litzburger Spruch vielleicht nicht mehr am Dippen von den Minoritäts- oder auch den regionalen Sprachen, wie da zum Beispiel bei der katalonischen Sprache. Und das hat, muss man versuchen, ein ganz, ganz hohes Symbolwert, eine hohe Symbolik für uns Litzburger Sprache. Und da sind wir im Moment am Gang drum zu schaffen, ja. Mhm. Und wie bremst du? Du bremst keinen. Wir gucken da im Moment juristisch, was da möglich ist. Also wenn wir da vier kommen und das gut ausgesagt, dann werden wir auch die nächsten Schritte unternehmen. Mhm. Dann der Filmfunk, die Stung, die letzte Jahre viel am Fokus und das nicht nur für die besonders spannenden Projekte, die gefördert wurden, sondern auch für die Gestion und über den Selektionsprozess von dem, was gefördert wird. Was sind Ihr Plan für diese Institution? Also das mache ich so, dass ich den Film an Kultur River geholt habe. Wir haben einen Doppeltutel Kulturminister und Medienminister, wo den Kulturminister, wo der Lied hat, wo der Budget bei uns sei. Das war ein ganz flott, ein ganz wichtiges Sache von den, weil ich der Meinung bin, dass die Kreation von einem Film, dass das für mich das ein kreativ Arbeit und dafür passt das für mich ganz klar an den Kulturminister. Die hat verschiedene Sachen angeschwendet, also dass man auch werden an der Zukunft Gouvernance vom Filmfonds, dass man da werden verschiedene Adaptationen vorholen, für natürlich auch einen Filmfonds eine Zukunft zu gehen, für auch international können zu bestehen. Den Hauptgrund ist einfach die Adaptation von der Gouvernance, dass man da wollen Gouvernance vom Filmfonds harmonisieren und die anderen Etablissements publiken aus dem Kulturminister. Das ist so, dass der Film von River kommt, also den 1. Januar 2024. Das ist ein erster Step. Und dann zweitens, also da war ganz wichtig für den Filmsektor, in Zukunft zu gehen. Da werden wir im September eine Season organisieren, wo wir auch den Sektor werden bei nebenbringen, den Filmfonds mit all den Akteuren vom Terrain für zu gucken, wo das schon direkt, was aktuell vielleicht nicht so gut läuft, aber wo wir auch wirklich mit dem Film wollen hingehen, die nächsten 15 Jahre. Weil das ist mir an dem Premierminister ganz, ganz wichtig, dass man dem ganzen Sektor eine Vision gibt, eine Zukunft gibt für auch den Jungen, wo ganz viele Jungen interessiert sich für die neuen Berufe schaffen zu kommen, eine Vision zu gehen, für dann eben noch zu weisen, voilà. Das ist ganz interessant, dass andere Leute, die Filme schaffen, wo aktuell, und das ist auch ein Schiff, die schon impressionant, dass rund 1000 Leute schaffen, wo ich da vollste Überzeugung sind, dass das Geld, was man durch alle Jahre investieren, gut investieren, dass wo viel gut Arbeit gemäht wird, wo man diverse Succes haben, hier im Land, wie ganz klar auch im Ausland, da konnte ich mich eben noch wieder viel Druck so tun, ob die verschiedenen Plätzen davon überzeugen, wo man wirklich einen ganz engagierten, kompetenten Sektor in den Jury wird die nächste Jahre bestmöglich unterstützen. Gehen wir da vielleicht nach River bei einer weiteren Wolle, von denen viele wollen, die der Kultursektor hat, den kulturellen Patrimoine. Wir hatten Friedrich schon ganz kurz zugeschaut, das fällt eben auch an ihre Ressort. Und dazu steht am Koalitionsakkord, dass muss es Solutionen von gehen, wie geschützten historisch Bauten können erhalten und gleichzeitig aber auch energetisch saniert gehen. Hat ihr diese Solutionen schon gefunden? Wir sind am Gange, den Plan zu machen, was bei dem Gesetz von 22 gestimmt, die das gut funktioniert, am anderen gut funktioniert. Ich muss denke kurz an dem Punkt, ob die Archäologie anzugehen, da werden wir eine ganz neue Zukunft ein Gesetz proposieren oder eine Adaptation vom Gesetz proposieren, wo wir zwei präventiven Werten vom Staat zu 100% überholen. Der Finanzament im Moment ist dort auf 50% abgedeelt, 50% der Staat, 50% dann der Proprietär. Das von einem einen Platz will bauen, wo ihn kennt, etwas fanden und dass ihn dann mal gucken geht, ob du etwas cool, historisch voilà. Wertvolles, zu schützendes drin hast. Ja, und das präventiv machen wir das für am Voraus die Arbeitsstände zu machen. Die sollen aber in Zukunft vom Staat wegen so zu 100% überholen gehen. Das ist die Idee. Das steht auch so am Koalitionsakkord. Das war auch wichtig, für da direkt für uns zu kommen, weil da doch mit der ganzen Logements-Thematik, Problematik aber zusammenhängt. Und dass man nicht da noch 2, 3, 5, 10 Monate eher da noch eben eine Überraschung haben und dass man dann den ganzen Bau muss stoppen. Und da noch ein bisschen, also die bewusst, dass wir als Staat auch als Responsabilität überholen, da ist eben in die Richtung, die für das zu 100% zu überholen. Für den Rest muss es so, was der Patrimoine architektural angeht, haben wir seit 2 Jahren durch ein Gesetz, zu dem stehe ich. Ich unterstütze das. Mehr? Wo ich werde, ich werde die nächsten Jahre ganz klar gucken, ob ich in verschiedenen Schrauben muss anders adaptieren oder nicht. Es ist schon auch ganz klar gesagt, dass ich das nicht nur 6 Meter mache. Das Gesetz wird knapp 2 Jahre. Wir sind am Gang, Inventären an den verschiedenen Gemengen zu machen. Wir sind am Gang, die Prozeduren, um alle durchzuleben. Die ja alle Gute sollen vereinfacht gehen. die sollen vereinfacht gehen, das ist richtig. Da wird auch der Kulturminister an das Gesetz vom Patrimoine dazu stehen. Aber das möchte ich in dem Sinn einfach mal wissen, was gut, was man noch gut funktioniert, das gucken wir im Moment. Und ich stehe zu dem, was am Koalitionsakkord steht, dass dann noch da, dem noch weh, was wenn du hast, Adaptationen müssen gemäht gehen, wie das ist für mich. Und das ist auch ganz deutlich, haut am Juli 2024 noch zu früh. Mhm. Wenig können wir dann da mal da rechnen. Das wird hundisch mal auf den Weg gehen an einem guten Jahr, machen wir da ein paar Punkte, dann hat das Gesetz 3 Jahre, dann haben wir die Prozeduren auch auf viele Gemengen, dann sind es pure Gemengen, dann sind es vielleicht rund 10 Gemengen, wo wir das durchschläft tun, die ganze Prozedur, und da können wir da gucken, ob es da Adaptationen gehen, oder Adaptationen müssen gemäht gehen oder nicht. Mhm. Da sind wir schon bald im Schluss von der Remission, wir kommen aber noch ganz kurz auf den anderen, wo wir jetzt schwätzen, den Orlo an ihrem Portfolio aus den Tourismus. Ich hatte am Anfang noch ihre Präferenz bei der Kunst gefragt, mir würde das doch Delegierten Tourismusminister sieht, wie gesagt, dann eine perfekte Vakanz aus. Ich werde Vakanz hier machen. Es soll noch nicht vorschieben, weil das ist eine Überraschung. Das tun ja auch schon die Jahre 4 drüber gemäht. Weil an die Überraschung für ihr oder für die Anne? Für meine Partnerin. Das ist mir wichtig, weil, und das tun ich ganz deutlich, und das ist auch mal der Grund, wie ich das ganz interessant fand, dass wir Kultur und Tourismus bei mir setzen. Ich der Meinung sind, dass wir heute zu Lützburg ein immens flott touristisch Offer haben. Touristisch, kulturell offen, die auf viele Plätze schon Hand an Hand geht. Aber wo ich ein bisschen schuld von tun, dass viele Leute während der Covid-Pandemie mit dem 50-Euro-Bon als Lützburger Landrecht richtig kennengelernt haben. Und das fand ich ganz interessant, für eben den Qualitätstourismus, den ich die letzten Jahre gemäht habe, weiter auszubauen, wo man nicht auf den Massentourismus setzt, sondern auf den Qualitätstourismus, den auch der Lebensqualität von den Leuten heute zu Lützburg so gut könnt. Was ist Qualitätstourismus? Qualitätstourismus ist, dass man mit regionalen Produkten schafft, dass man Arbeitsplätze hier aus der Gegend schafft, dass eben auch die Leute aus der Gegend davon können profitieren, dass man Hoteller, Gitte baut, die mit Materialien heißt der Gegend. Also alles ein bisschen mehr nachhaltig. Nachhaltig, Kreislaufwirtschaft, da sind wir am Gangen, eine Nachhaltigkeitsstrategie auszuschaffen, für eben noch die Doten, wolle ganz klar hinzuweisen, dadurch zusammen mit den verschiedenen Akteuren vom Terrain. Und wenn du meine Präferenz fragst, sind, hat ich viel gesagt, sind auch Sportsinteressiert, dann sind ich auch ganz froh, dass ich am Aktivtourismus darf, mitschaffen, dass ich da die Lied und natürlich, was die ganzen Velo- und Wanderreise angeht, wo die letzten Jahre noch viel geschieht ist, wo man nur noch paar neue Pisten haben, die wir werden ausbauen, auch dort die Accessibilität wollen stärken, Komfort Wanderwehr wollen mit auf den Weg gehen, dass auch Leute mit einer Pusse, die vielleicht körperlich nicht mehr gerade so gut sind, auch reinkommen können, spazieren gehen, von der Natur können profitieren, von unseren kulturellen Sitten. Und da sind auch ganz viele flotte Projekte an der Mauer, wo ich mich drauf freue. Und da kommen wir bleiben kurz beim Sport, denn Velosummer ist ja auch eine Initiative, die aus der Pandemie geboren ist und die große Süchse hat, wo die Leute viel profitieren und davon. Am Anfang war die Idee, dass effektiv über pur Woche sollen auch Landstraßen gesperrt gehen. Und da tun am Anfang auch ein paar die Gemeinde Gemarlo, bei der, wie viel Tradition ist die 5, meine ich. Gesagt in dem Plan hauptsächlich, dass es eigentlich ist nach dem Weekend ist. Kommen touristisch ist der Weekend. Also das effektiv ein Mammutprojekt für die Velosummer umzusetzen. Das merkt ihr, wenn ihr dann die ganz Envergure mal gesagt habt, Kontakt mit den Gemengen, mit der Pont-et-Chaussee, was die ganze Sicherheitsvolle angeht, auch mit der Police. Das ist natürlich ein Offer für die ausländischen Touristen, mit das aber auch ganz klar, wo ich viel so tun für uns, für die Lützburger Leute, für eben am Velo sportlich sich zu engagieren. Die machen ja auch Kongé im August, vielleicht. Lift. Die machen ja auch vielleicht Kongé im August, dann nicht nur den Weekend. Das ist richtig, ja. Mit dem ersten Moment an der Organisation, also der Weekend, ein gutes Stückchen mehr einfach. Das soll aber nicht heißen, dass ihr da über die nächsten Jahre nicht vielleicht guckt, ob ihr das noch kann ausbauen. Mehr, wie gesagt, logistisch gesehen von der Organisation hier, das Sicherheitsvolumen, das ist schon bei weitem nicht so verkehrt, das ist schon enorm. Und ich meine, dass wir da aber nur über die letzten Jahre ein flottes Projekt aufgebaut haben. Mit dem soll nicht heißen, dass ihr da vielleicht die nächsten Jahre noch weiter das soll ausbauen. Mhm. Dann kommen wir vielleicht kurz darüber, ob das Wirtchen delegiert den Tourismusminister. Das heißt also, dass er das nicht lang macht, dass man dann zusammen mit dem Wirtschaftsminister Lex Dallas braucht den dann durch Hölle, was da so viel Arbeit stimmt. Das ist so, dass man tabliert ja so zwischen der Kultur und dem Tourismus für Synergien zu schaffen, bis die Zusammenarbeit stärken, wo ich gerade darauf hingewiesen habe. Das ist so, dass ein Tourismus, das ist auch ein interessanter Punkt, wo man vom Startup zu holen kriegt, dass aus uns large den Tourismus 31.000 Arbeitsplätze garantiert. Da sind wir bei der Hotellerie, der Restauration, den Freizeitaktivitäten, der kulturellen Offer, sodass das schon ein wichtiger ökonomischer Akteur ist, für es ganz klar zu sagen. Und du hast so, dass natürlich dann bestenfalls viel um Terra ist, präsent ist, ein Dossier, die ganz komplex ist, die ganz interessant ist, divers ist. Und du hast ganz klar so, dass man es die Arbeit abdehlen, den Herr Dallas hat nach anderen Sorgen, wo es ihm zuschaffen, auf wo es ihm bestmöglich unterstützen, wo es geht, für uns dann die Arbeit abzudehlen. Wir haben es auch viel, wie gesagt, den Kulturtourismus zu unterstützen und die Synergien zwischen Kultur und Tourismus eben weiterzustecken. Mhm. Das heißt, wenn diese Sommer am Land in der Wehr ist, die werde ich dann begegnen. Damit sind wir dann am Ende von dieser Emission schon angekommen. Ich sage Ihnen, Herr Minister, vielmals merci für das Gespräch. An erster Pause, merci für das Nullaustrennen. Nächste Woche geht es auf dieser Plan zum Arm oder Prekarität am reichen Lützebusch und damit wünsche ich euch allen noch ein ganz schönes Weekend.